Hat die Kirche durch die Definition, dass der Papst unfehlbar ist, vielleicht eine neue Glaubenswahrheit aufgestellt? Das ist dann immer wieder ein Einwand, den man bis heute hört. Nein, die Kirche hat durch die Definition, dass der Papst unfehlbar ist, keine neue Glaubenswahrheit aufgestellt, sondern nur, um neuen Irrtümern entgegenzutreten, definiert, dass die Unfehlbarkeit des Papstes, die bereits in der Heiligen Schrift und in der Überlieferung enthalten ist, eine von Gott geoffenbarte Wahrheit ist und darum als Dogma oder Glaubensartikel geglaubt werden muss. Das Wort Christi ist ja bedeutend. Und zum heiligen Petrus, der noch nicht Papst ist, ist also vor dem Leiden und Sterben Christi, du, wenn du dich einmal bekehrt haben wirst, dann stärke deine Brüder. Ja, nicht mit Traubensaft oder mit Schnaps, sondern mit der Glaubenswahrheit, als oberster Lehrer der Glaubenswahrheit. Und das wendet sich ausschließlich und nur an den heiligen Petrus. Das, was immer schon geglaubt worden ist, was in der göttlichen Überlieferung, apostolischen Überlieferung enthalten ist, ist gegen die neueren Zeitirrtümer dann ausdrücklich als Dogma oder Glaubensartikel verkündet worden, so wie es in der Kirche immer gehandhabt worden ist. Der vom vatikanischen Ziel ewig lang keins gegeben hat, über 3 Jahrhunderte lang. Aber, indem sie nach dem Konzil von Trient, also schon auf dem Protestantismus, auf Luther reagiert hat, die Sache nicht beruhigt hat, im Gegenteil, viele neue Irrtümer entstanden worden sind, vor allem der Rationalismus im 18. und 19. Jahrhundert, sind wieder ein Konzil einberufen worden oder auch diesen Glaubensartikel, der von vielen auch Katholiken und Bischöfen für nicht angemessen gehalten worden ist, dass man es zum Dogma ausdrücklich erklärt, ist doch so gemacht worden. Als Heilmittel gegen die Zeitirrtümer.